changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Wir gehen. Oder wie wir lernten, Andreas zu lieben. Wir haben vorhin von mir geredet, wie ich einen Andreas kennengelernt habe. Sag mal, wie hast du denn den Andreas eigentlich kennengelernt? Ja, also in Jena jetzt. In Jena meine ich ja. Wie kamt ihr zusammen? Ne? Ich bin ja einfach ins gemachte Nest gekommen, ja, 2006. Ne? Nestbeschmutzer. Kuckuckskind. Ich habe nicht mal eine Wohnung gesucht. Ich wusste. Der hat Schleine gehabt, genau. Ich wusste, ich muss drauf. Bloß mich an Andreas halten, und der meinte, klar, komm her. Ich habe da noch ein Zimmer für dich. Schnucki. Wir müssen das bloß noch hier mit so einem komischen Typen, so einem Wilden, müssen wir das noch bereden, aber wenn wir den so ein Stück rohes Fleisch hinpacken, dann ist passt das schon. Wenn es ist, dann beruhigt kurz. Ja. Naja, das Zufall schreibt das Leben und so. Eigentlich war es ja Bestimmung, ne? Andreas, ja, und ich, Liebe, ja, auf den ersten Blick. Es gibt keinen Zufall, ne? Das war natürlich, alles ist hier von den, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, den drei Griechinnen da zusammengewoben. Ja. Murai, ach, was weiß ich. Andreas weiß das. Ja, ist ja ganz klar. Also, nach Jena kommt man ja meistens halt aus Ständer sehr, also ich zumindest sehr blauäugig. Hatte halt den Zuschlag gekriegt für 2 von 3 Studiengängen und dachte mir, naja, cool, jetzt ist Oktober, jetzt gucke ich mal nach einer Wohnung. Mhm. Ähnlich wie du. Ja. Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast. Ich habe dann gesucht und gesucht und gesucht und natürlich nichts gefunden, und dann war das Semester schon dran und ich habe bei einer alten Freundin gewohnt, der Marien, die übrigens auch Sozialwissenschaften studiert hat oder studiert, in einem 9-Quadratmeter-Zimmer oder Durchgangszimmer, 9-Quadratmeter-Durchgangszimmer, habe ich unten auf dem Boden in einer Luftmatratze, nee, in meiner alten, wie ist das Teil? Ah. Isomatte meinst du? Nee, der Isomatte in einem Schlafsack, so rum. Achso. Schlafsack war das Wort, das bin ich eigentlich. Ach, Schlafsack. Habe ich da genächtigt, und eines Tages hat man ja manchmal mal so Hunger, ne? Echt? Geht man halt mal so einkaufen. Achso. In der Stadt gibt es da nicht so viel Günstiges. Also stellt man sich wie jeder so im Aldi an, in der Kasse. Wenn der Teegut zu teuer ist, geht man in Aldi. Das da gab es, glaube ich, den Teegut noch gar gab's nicht. Gab es noch nicht, ja. Also, ich weiß es nicht. Also ich glaube, 2006 gab es den auf jeden Fall. Vielleicht gab es den noch schon. Jedenfalls war er nicht in der Preislage, wo ich halt sozusagen da gewesen wäre. Okay. Und dann sagt Marien irgendwie, guck mal hier. Ich glaube, Marien war es, der Andreas sozusagen erst aufgefallen ist. Ich meinte, den kenne ich doch, das ist doch Andreas. Und dann so, hey Andreas, und wir so, hey Andreas, und er so, hey, wer bist du? Nein, weiß ich nicht mehr, Kevin. Ja. Nehme ich mal an, dass er das noch wusste. Ja. Stand er da mit seiner Schwester, und dann kam man so ins Gespräch und teilte das Leid. Andreas erzählte von der Geschichte der WG, die ihn verstoßen hat, ja, wo er schon Teppich gekauft hatte und alles. Wo er das schon fast sicher hatte, ne? Ja, wo es im Grunde sicher hatte, und die dann im letzten Moment gesagt haben, Doppelmittelfinger. Geh bitte woanders. Haben sich wahrscheinlich für eine vollbusige Blondine oder Brasilianerin entschieden. Man weiß es nicht. Ne? Erasmus-Studentin, viel hübscher als Andreas. Andreas, musst du ja Titten wachsen lassen. Mit Titten geht es einfacher mit dem WG-Zimmer. Ja. Und was ist passiert? Musstest du dich mit mir abgeben. Ne? Dann haben wir, weiß ich noch, das war bei seiner Schwester, also dann hat Marie mich ja, die wollte mich eh loswerden, weil 9 Quadratmeter Durchgangszimmer. Ist halt uncool. Ja, ne? Wenn du dann schon anfängst zu stinken. Ja, genau, eine Dusche hatten die ja nicht in der WG, ja, damals. Ja, ja. Dafür eine Durchgangsdusche, oder? Eine Durchgangsdusche. Ich habe mich sehr mit ihren Mitbewohnern angefreundet, das war eigentlich ganz cool. Wir haben zusammen auch, glaube ich, hier Charmed geguckt und so ein Scheiß. Ah, ja. Zauberhafte Hexe. Genau, da war sie so eine kleine Fanboyin. Ah, okay. Fangirl, kann man glaube ich sagen. Ja, jedenfalls durfte ich dann mit Andreas bei seiner Schwester nächtigen, die dann auch in so einem Neubau gewohnt hat, hier in der Ecke. Ich weiß gar nicht, wie die Straße da heißt. Ich kenne nur noch die Wohnung, die dort hinten beim Steinweg. Ja, das ist die, genau. Ja, da waren wir. In so einer Querstraße beim Steinweg. Das gar nicht wie viel Zimmer, es war ein großes Zimmer, glaube ich. Und wir schliefen da alle sozusagen. Hast du noch so ein Schlafzimmer gehabt, wo dann auch Bücher und so alles. Da haben wir mit rumgeoxidiert. Ja. Und dann hat Andreas zum Glück, oder beziehungsweise schon vorher geguckt gehabt und meinte dann, dass man zu zweit vielleicht eher was findet. Also haben wir uns zusammengetan. Dream Team. Dream Team, Andreas K. Spender Dream Team. Und Kevin R. Ja. K&R. K&R. Ja. Krr. Wunderschön. Und ich weiß noch, dass er irgendwie ein Angebot gehabt hat oder vorgelesen hat, wo irgendwas stand mit keine homosexuellen Pärchen oder so. Okay. Aber das hat uns nicht abgeschreckt. Ja. Letztendlich haben wir dann die beste Wohnung. Die in Lobeda zu finden war, genommen. Also, ja. Das war die beste Wohnung. Ja, nee, eigentlich, also das mit dem schwulen Pärchen war irgendwo in der Stadt oder näher an der Stadt. Und ja. Lobeda war halt frei, sagen wir mal so. Ja. Ja, also wir waren, an dem Punkt war man schon so verzweifelt, dass man alles genommen hat. Sogar Lobeda? Nein, Lobeda war ja nicht so, also außer dass die ganzen WG-Mitbewohner von Marien meinten, du kannst doch nicht nach Lobeda ziehen, war mir das ziemlich egal. Die Wohnung war eher so der Knackpunkt, ne? Die war, sag ich mal, ohne alles. Kein Licht, kein Strom, aber Wasser hatten wir, glaube ich, kein Kühlschrank. Hatten wir Wasser? Wahrscheinlich hatten wir Wasser. Ja, Wasser bestimmt. Aber das Beste, also eins hatte sie im Überfluss und das waren exotische Gerüche, sag ich mal. Okay. Jeder Raum roch ansprechend, ja, also den Wirkreflex ansprechend. Ja. Das ist wunderschön. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir das, war es ein IKEA-Bett? Wir hatten, nee, er hatte zwei Betten, Andreas hat, glaube ich, zwei Betten gehabt. Und das erste Bett, was er hatte, das haben wir sozusagen zum Sonnenuntergang zusammen mit Taschenlampen in dem großen Raum aufgebaut. Ja, ja. Und dann haben wir zusammen in diesem Bettchen, leider nicht eng umschlungen, aber eng umschlungen vielleicht ein bisschen nachts später, geschlafen. Okay. Und ab da an, meinst du, ging die Liebesgeschichte los? Natürlich. Ich war lieber auf den ersten Blick. Oder wie sagt man, so eine Zweckehe. Ja, ja. Ja, also anfangs eine Zweckehe. Ich wusste ja nicht, worauf ich mich einlasse. Da habe ich auch noch kein Alkohol getrunken damals. Ja. Als ich Andreas kennenlernte, war ich immer nüchtern. Ist klar. Okay. Und dann ging's los. Dann brauchte ich das. Und dann hat er ja letztens schon erzählt mit der verdorbenen Salami. Ohne Kühlschrank verderben Lebensmittel relativ schnell. Ja, das selbst im Herbst, ne? Selbst im Herbst, wir hätten es vielleicht. Oder schon Anfang Winter fast. Ja. Vielleicht hätten wir, wenn da noch Katzen gewesen wären, hätten wir die ja sozusagen. Also als Frischfleisch. Ja. Ich meine, es roch ja nach Katzen. Ja. Hätte ja sein können, dass sich noch so neue dazugesellen aus den umgebenden Wohngebieten, die sich so denken, ja, hier riecht's gut, hier riecht's nach Hause. Wir werden einfach mal mit dem Fahrstuhl hoch und dann. Genau, einfach. Also ich habe ja mittlerweile auch viele Katzen dort in der Wohnung. Aber so schön riecht es wahrscheinlich nicht, wie ihr das damals dort wahrgenommen habt. Nee, ich weiß nicht, was die das Vorbewohnerin da hatte. Also es war echt. Ich meine, wenn die den Strom abstellen, musst du ja schon ordentlich was tun vorher. Ja. Normalerweise ist das ja ein Grundrecht. Das war wahrscheinlich keine Miete gezahlt. Ja, wir haben dann Miete gezahlt. Ihr habt dann Miete wir haben sozusagen gezahlt. Die Tradition begonnen, die du fortführst. Ja. Bis heute. Ja. Und du hast wieder Katzen in diese Wohnung gebracht. Ja. So schließt sich der Kleine. Wo Andreas stundenlang mit Shampoo und Deo diesen Teppich, ich weiß gar und nicht, Schwamm geschrubbt, Schwamm hat, wahrscheinlich, mit der Zunge ausgeleckt, ich weiß es nicht. Ja. Und es erst hat dann ewig gedauert. Ja, das ist ja schon in diesen komischen PVC-Belag eingezogen gefühlt. Ja. Oder da drunter gelaufen, oder keine Ahnung. Schön war es nicht. Also ich habe komischerweise, als ich letztens den Fußbodenbelag bei mir verlegt habe, jetzt nicht groß was gerochen in der Richtung. Also anscheinend hat Andreas da gute Arbeit geleistet. Ja, wie in so vielen Dingen. Ja, wie in so vielen Dingen, das stimmt. Ja, in allen Dingen vielleicht. Ja, vielleicht nicht in allen, aber... Ja, zumindest hat er Ideen, ne? Zum ja, Beispiel nimmt er die... Ideen hat er, ja. Nimmt er von Stühlen die Rückenlehne ab, damit er gezwungen wird, gerade zu sitzen. Ja, ja, das war auch eine super Idee, eigentlich, ne? Findest du? Ja, ich meine, ein Versuch war es wert. Ich meine, du kriegst ja so einen Stuhl nicht zu kaufen ohne Lehne, ne? Ja, stimmt, da musst du natürlich experimentierfreudig sein. Da ja. Kannst du nicht einfach... Und bei so einem Chefsessel, was er da hatte, so einem Bürostuhl da... War so ein schwarzer, ne? Das war so ein schwarzer, genau. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Er hat dann so eine... Hat er den abgesägt? So ein kleines Stück Lehne hat er irgendwie noch dran gehabt. Ich weiß nicht, ob er es abgesägt hat. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ja. Aber es sah schon lustig aus. Ich glaube, ich saß auch schon mal drauf. Also auf Dauer ist es natürlich nichts, aber... Für Andreas war das vielleicht... Auch eine Art Selbstgeißelung. Ich meine, wenn ja, man so katholisch erzogen wird, muss ja, man auch mal ja. so ein bisschen... Na klar. Ich meine, von der Idee her war es ja nicht schlecht. Ich meine, für den Rücken braucht man schon mal... Bisschen Training. Ein bisschen Training. Ja, andere haben so einen Gymnastikball oder so. Echt? Damit sie voll die Hipster. Gerade sitzen, ne? So wie du gerade zum Beispiel. Ach Quatsch. Mach nur Hipster. Ich besitze gar keinen Gymnastikball. Ja, das, was er noch. Er hatte doch auch irgendwie seine Lampe da mit so einem Tuch abgehangen. Wo ich immer dachte, na, das ist ja vielleicht brandschutztechnisch auch nicht so. Nee, ich glaube Brandschutz, aber ich meine. Wenn man experimentieren will, muss man experimentieren. Ja. Das ist wichtig. Ja. Hatte das einen Sinn, damit es nicht so hell ist wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das war einfach nur zum Dimmen. Ich meine, man hätte auch so einen Dimmer irgendwie davor setzen können, so einen Schalter. Hm. Aber self-made ist self-made. Ne? Ja, man könnte ja noch mehr Tücher dran machen dann. Irgendwann. Ja, dann ist der Dimm-Effekt größer. Könnte auch bunte Tücher noch mit dran packen. Genau, was ist das? Rot? Na, vielleicht wären dann zwei, drei Freier mal vorbeigekommen. Disco-Light, ja. Gesagt, hey. Ja, auf dem Balkon, genau. Rotes Licht. Bist ja schnucklig. Hat er leider nicht gemacht. Also wieso leider, aber... Naja, vielleicht wäre was abgesprungen für uns. Oder wir hätten mal ein paar interessantere... Typen kennen. sehr schön. Ja, vielleicht. Wir werden es wohl nie erfahren. Ja, zur Experimentierfreude gehört ja auch der Türklopfer. Ne? Ich meine, normalerweise ja. Im PC steckend. Der jetzt Prozessor. Als Prozessor sozusagen. Das stimmt. Und dann mit Tesafilm an die Tür gepappt. Hat funktioniert. Es hat super funktioniert. Den hatte ich sogar noch, nachdem ihr alle ausgezogen seid. Ja, der ging halt auch so schnell nicht weg, ne? Nö. Ja, falls mal Annemarie klopft, hast du dir gedacht, behalte ich den? Ja. Oder warum? Ja, ich habe ihn erstmal noch reingelassen. Das war so mit das Einzige an der Tür, was dann noch dran war. Die Aufkleber haben wir alle, beziehungsweise auch Annemarie, in mühsamer Kleinstarbeit abgewetzt. Ja. Naja, man muss bestimmte Dinge muss man länger behalten. Ist vielleicht auch so ein bisschen. Dann ist er nicht ganz weg, weißt du, aus dem Leben. Muss man ja langsam scheiden, vielleicht. Ja. Also, ist er auch nicht. Jedes Mal, wenn Andreas zu uns in die Wohnung kommt, fällt ihm wieder was auf, was damals schon existierte oder was er irgendwie auch teilweise gemacht hat. Ne? Achso, ja, ist klar, ist Erinnerung. Ob das jetzt irgendein Regal von ihm war oder... Ich meine, ist auch ganz selbstverständlich, ne? Das schätzt man doch dann auch selbst. Ja, ich frage mich, du wohnst ja noch da. Hallen denn lang manchmal noch so die Geisterrufe von Andreas durch die Wohnung, so nach dem Motto? Mario! Zack, rein ins Zimmer. Hi. Hier bin ich. Ich möchte dich was fragen. Hast du das? Gibt's das noch? Also, da muss ich sagen, leider, oder was heißt leider, eigentlich auch, Gott sei Dank, ist das nicht mehr so der Fall. Nicht? Nein. Ich meine, man gewöhnt sich dann auch relativ schnell dran. Oder, ich meine, du wohnst ja jetzt auch schon eine Weile hier in einer anderen Wohnung, die ja, vom die halt, Schnitt ja ziemlich identisch ist. Ja, aber hier gab es ja nie Andreas. Also Andreas, Geist kann ja hier gar nicht... Nee, der Geist nicht, das stimmt. Aber vielleicht hast du es ja trotzdem irgendwann nochmal so davon geträumt. Wenn du sich so nachts schweißgebadet aufwache und denke, Andreas steht in meinem Zimmer. Es wäre spannend, wenn er wirklich in meinem Zimmer steht. Dann. Ja. Und mich dann so anblickt. Ja. Ja, so wie ich vorhin schon meinte, Paranormal Activity Style. Ja. Paranormal Andreas Style. Man weiß ja nicht. Vielleicht auch sogar mit diesem Messer, wie er es bei mir an die Haare gehalten Ach, hat, das auf dem Foto, auf ja. dem Foto Ja, das von war unserer Big Foreshadowing. Lebowski. Der wusste Bescheid, Ja. dass du dir die Haare schneiden musst. Und Ja. dann erst glücklich Er bist. wollte es damals Vielleicht. schon machen, ich habe es dann erst um einiges später gemacht. Ja, manchmal brauchst du halt. Ne? Mario. Ich brauche. Ja, brauchst du Zeit, um das zu verarbeiten. Andreas hat dir damit schon Ja. gezeigt, mach das lieber, Junge. Das stimmt. Ich will jetzt nicht Und wir. sagen, dass die Idee, wo er mir den kleinen Revolver im Kopf gehalten hat, ob das jetzt Ah. auch irgendwie Foreshadowing ist. Ich hoffe nicht. War das nicht irgendwie so ein Ja, Schlüsselanhänger? genau. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Das ist ein kleiner Revolver. Ja, nicht, dass es was Ähnliches ist. Nicht, dass mich jetzt irgendwer. Erschießt, meinst du? Also ich mach's nicht. Also ich erschieß mich nicht selbst. Das wäre Nee. blöd. Ich habe auch keinen Revolver, sonst würde ich es machen, Ja, aber. ist klar. Wenn man so lange zusammenlebt. Ja, vielleicht macht Andreas das ja, wenn er hier das gehört hat. Ach so, Unser ja. Der hört Gespräch. das doch nie. Das wird doch nicht veröffentlicht. Meinst du, Nee, das das geben wir hört dem nicht. Das ist doch viel zu er? Ja, peinlich. ich glaube, er. Ja, das geht nicht. Naja, vielleicht stellt das schon nach 3 Minuten aus. Wahrscheinlich zu viel Gelaber. Zu viel Gelaber? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Also Das ist gerade ein zu großes. viel Gelaber war nie so gut und wir hatten nicht so viel Zeit. Deswegen haben wir auch immer über ICQ eigentlich kommuniziert. Das Das ist. ging viel, viel schneller. Ja, ich saß ja mal in meinem. Ich hatte ja einen Laptop und einen Computer und das war ja mal beides an. Auf dem Laptop war ICQ, auf dem Computer habe ich Ja, gezockt, weil was anderes ja, habe ich nicht gemacht. ja. Videospielsucht Deluxe. Ja, damals hat man noch die Zeit dafür gehabt, ne? Naja, die Verschiebung ist ja folgende. Ich habe ja in Jena eigentlich nur gezockt. Und das ganze Uni-Zeugs habe ich ja in Magdeburg gemacht. Ja. Deswegen ist das nie aufgefallen. Deswegen sah es immer so aus, als würde ich nur zocken. Ja. Ja, Ja, so ist das das. stimmt. Ja. Aber ja, Ja, gut. na gut, ab und zu hast du auch was für die Uni gemacht. Ja, ich habe mir pseudomäßig so ein Wenn Paper angeguckt. irgendwelche Prüfung. Prüfungen anstanden, dann Ja, stimmt. Eine Seite Prüfung. 2 Stunden YouPorn. So muss es war sein. Aber das konntest du ja nicht machen. Andreas wäre ja reingekommen. Das geht also gar Ja, nicht. eben, du konntest ja nicht abschließen. Nee, das geht nicht. Ich hätte schon gekonnt, aber vielleicht wollte ich auch nicht. Aber ja, klar, ICQ hätte ich auch sagen können, jetzt bitte do not disturb. Ja. I'm ranking. Aber wenn der Essence-Call kam, kam niemals ein Disturb, ne? Weil Essence-Call Aber war das hat ja auch mindestens Essence-Call. immer 3 Stunden gedauert. Einer fragt, Essen. Ja. Der nächste sagt, ja, Fragezeichen. also der nächste, meistens in dem Fall, ja, könnte man machen. Das ist so typisch Ja. an, der typische Mario, die typische Ja. Mario-Antwort, ja, könnte man machen. Ich weiß nicht, ob Andreas dann auch schon, also Andreas war ja der hungrigste von uns, Ja, wenn dann ich schon auf glaube, dem. der ist als erstes immer in die Küche gestorben, kann das sein? Weiß ich nicht. Aber es hat ja immer gedauert, Öfters. bis wir dann alle auf einem, dass wir uns dann einigen konnten, gegen 11 dann doch mal anzufangen, vielleicht zu essen. Ja, ich glaube, also 10 Minuten hat es mindestens immer gedauert, bis irgendwas Ja, passiert mal so ist. 10 Minuten in deiner Welt. Ach so, 10 Minuten okay. in Realzeit ist schon mal eine halbe Stunde. Okay. Mindestens. Ja, Ja. das sollte man vielleicht nicht unterschlagen an der Das Stelle. kann schon sein, das Ja. stimmt. Das Aber Essen. geteilt haben wir trotzdem immer alles beim Essen. Ja, wir haben es ja auch meistens zusammen. Wir hatten ja keine Trennung, ne? Wir haben ja gesagt, wir haben sowas nicht nötig. Wir haben ja Wir auch. kommen damit klar, dass Andreas 90% dessen isst, was wir kaufen. Wir brauchen nicht so viel. Das ist die natürliche Auslese. Diät. Die Ja. Andreas-Diät. Du Ja. kaufst ein, Andreas isst es weg. Es hilft, vielleicht. Aber ich war trotzdem Ja. noch dick. Ja, Ja. eben. Ich glaube, vielleicht war das auch der Grund, warum er das gegessen Ja, hat. wahrscheinlich aus Nächstenliebe. Ja. Er wollte, dass ich Ja. abnehme. Er wollte mir ein Zeichen geben. Ja. Kevin, du bist zu dick. Das ist schlecht für die Gelenke. Du musst was tun. Deswegen esse ich jetzt alles weg. Weißt du, was mir da einfällt? Vielleicht wollte er auch, dass ich abnehme, ne? Ich meine, ich bin ja eh Wenn schon du nicht, ja, ein wenn. Strich, aber naja. Ja, vielleicht ist ja das Gegenteil von Fieder. Sozusagen, dass seine sexuelle Erregung nicht davon kommt, dass er andere füttert, sondern dass er das Essen weg isst. Okay. Und sie damit dünn macht. Ja. Ist das das Geheimnis? Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Wie jetzt? Meinst du nicht? Auf jeden Fall war ja das Essen besorgen im Bioland. Ne? Im Kaufland war ja immer eine Obsession bei uns. Ne? Ah ja, das habt ihr ausgehört. Haben wir? War ich dabei? Ja. Nee, kurz vor Ende habt ihr immer. Ja, du warst aber auch schon oft einkaufen mit. Hm? Ja, ja. Möchte ich sagen, mit klar. Einkaufen. War ich da, ich stand an der Kasse und hab gewartet, dass ich hier rauskomme. Nee, ist klar. Wir haben ja zusammen entschieden, was Andreas isst. Genau. Ausgewogen ernähren zu können. Kannst du essen? Genau. Das kannst du auch essen. Ich möchte gern das, aber ich weiß schon jetzt, so viel wird nicht übrig bleiben. Aber ja, ihr habt ja auch immer hier so Essensverkostungen gemacht. Oft. Ach ja. Also nicht nur, dass wir ewig einkaufen waren im Kaufland, kurz vor Schluss. Manchmal 21.40 Uhr eingeschlagen. Ja. 22.10 Uhr raus. Also 10 Minuten vorher, das stimmt. Ja. Sie haben uns auch schon ein paar Mal zurückgeschickt. Oder ich weiß auch noch, da sind wir einmal durch. Da waren wir schon bei der Käse-Milch-Abteilung vorbei. Und dann wollte, glaube ich, Andreas nochmal zurück eine Milch holen. Und dann wurde er da schon von dem Typen, die da immer dann Reine machen, die Leute schon rausschicken, weil es kurz vor 10 ist, wurde er da schon freundlich zurückgewiesen. Wahrscheinlich du freundlich, kannst ich nicht weiß vorbei. Nicht, genau so eine Art. Und dann hat er die Peitsche rausgeholt. Andreas wollte natürlich bloß verklickern, dass er noch eine Milch haben möchte. Ach so, da sind wir wieder beim Thema. Erstmal diskutieren. Er durfte dann aber nicht und dann hat er sich natürlich da erstmal auch halb angelegt. Aber der mit dem war natürlich nicht gut Kirschen essen. Ne? Ja, der wollte halt sauber machen. Der wollte da sauber machen, ja. Menschen, der sollte sein. Stell dich nicht zwischen jemanden, der sauber machen will und seinen Wischmopp. Auf jeden Fall hat dann Andreas da irgendwie noch was... Er hat nicht direkt beleidigt, aber es irgendwie unschön hat dann benannt. Ne? Und da hat sich dann Andreas auch erstmal noch einen Beschwerdebrief hat er dann noch geschrieben ans Kaufland, wie das sein kann. Und wie kann man nur 22 Uhr keine Milch mehr kaufen können, ja, wenn die 22 Uhr zumachen? Ja. Das ist echt... Es ist dann halt einfach mal so. Ne? Ja. Da muss man halt mit klarkommen. Also theoretisch hätte er ja auch seine schimmelnde Rauchfaser essen können. Ne? Ist vielleicht auch so ein Nährgehalt. Die schimmelnde Rauchfaser, ja. Das ich weiß noch, wie er sie aufgetragen hat mit der Brüste, wie er danach aussah. Ja. Ich habe mich auch immer, also er wollte halt nicht tapezieren, nehme ich an. Ja, hat dann halt ja. Diese Rauchfaser Aufstrich, Anstrich. Damit es wieder frischer aussieht. Damit es halt nach Rauchfaser aussieht, weiß ich nicht. Ich habe persönlich keine Rauchfaser nirgendwo. Nee. Außer an der Decke scheinbar. Aber das ist eine Tapete. Die schimmeln nicht. Ein bisschen. Nee. Aber es, ja, du solltest vielleicht mal so einen Anstrich drüber machen. Vielleicht. Oder vielleicht kannst du deine eigene Schimmelzüchtung machen. Ja. Brauchen wir neue Schimmelgattung. Vielleicht fürs Essen. So. Ne? Ja, das war keine gute Idee, das hat man dann ja auch noch gemerkt, als er dann schon begann, die Tapete abzurupfen an der Balkontürseite. Ja. Weil dort der Schimmel sich schon ein bisschen ausgebreitet hat. Ja, mich ja auch noch. Also es ist ja nicht so, dass der, ja. dass das nicht nur baulich bedingt ist. Ja, nee. Das ist halt bei den Wohnungen so. Ja, bei mir ist es, weil ich die Wand dahingestellt hatte in der Wohnung. Die Steine waren noch feucht und es war halt Wintereinbruch. Aber das hat ja nichts mit der Rauchfaser zu tun. Nee, das stimmt. Man lernt halt dazu. Man muss halt mehr lüften. Nur lüften. Den ganzen Tag lüften. Ja. Lüften. Weil den Mief der alten Katzen rauslassen. Ja. Vielleicht hilft das. In der Wohnung haben wir auch schon einiges gemacht. Wie auch so das Bad. Da hatte ja. War ja Andreas' Idee sozusagen, weil ihm die Lüftung zu laut war. Ja. Einfach nur so Licht anzumachen. Was dann irgendwann dazu geführt hat, dass die Tapete im Bad durch die Feuchtigkeit beim Duschen. Ja. Weil auch da sozusagen das Licht nicht. Also der Lüfter nicht an war. Hat sich schon gelöst. Von der Wand runter. Ja. In so Wellen. Da haben wir gedacht, du müsstest es eigentlich nur blau anmalen. Das ist so ein schöner Himmel. Ja. Blau mit so weißen Wölkchen drauf. Ja. Und ein paar Chemtrails. Ja. Oben schön. Es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen schicker gewesen als dieses Gaffertape, was wir da drüber geklebt haben. Ja, über die Ritzen. Ja, damit es nicht ganz runterkommt. Es hielt ja noch mit der Farbe irgendwie zusammen. Es hielt dann noch sehr gut eigentlich. Aber du hast es jetzt weggemacht. Mein Vater hat mir geholfen dabei. Der hat die Tapete runtergeholt und jetzt ist einfach nur weiß gestrichen. Achso, ihr habt die so gelassen. Und sieht deutlich besser aus. Also vielleicht hätten wir es auch gleich so machen. Wahrscheinlich. Ja. Aber Mario, weißt du, da muss erst die Erfahrung des Alters in Form deines Vaters auftauchen und sagen, Junge, wie haust du überhaupt? Wer war das? Ja, so schlimm hat mein Vater das jetzt nicht gesagt, aber... Ja, der weiß halt, wie man sich vernünftig ausdrückt. Ja. Eigentlich hat er gedacht, oh Gott. Ja. Aber im Bad war ja auch noch die andere Geschichte mit der Tapete. Über den Fliesen hat sie da teilweise auch geschimmelt. Da haben wir ja extra noch so einen Lack. Ach ja, stimmt, das war ja alles voll lackiert da. Und der war ja irgendwie, also es war irgendwie ein Klarlack, aber trotzdem... Der ist so gelb angelaufen. Ist ja so gelb angelaufen, ja. Und dann haben wir, damit es ein bisschen schöner aussieht, noch diesen, weiß nicht, war das Blaulack oder haben wir den Lack mit blauer Farbe irgendwie gemischt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. So Wellen. Ja, die Wellen waren dann meine Idee. Also er hat es erstmal bloß, glaube ich, so blau gemacht und dann dachte ich, ist doch cooler, wenn wir so eine Wellen noch dazu machen und dann haben wir das in der Gemeinschaftsarbeit quasi dann auch. Ja, ihr habt ja viel gemacht. Ihr habt ja auch irgendwann die Küche ein bisschen mit Regalbrettern und so ausgestattet. Ja, da haben wir uns aus dem Baumarkt noch so ein Regal geholt, ja. So ein günstiges natürlich. Handwerklich habt ihr viel gemacht. Am Balkon, diesen Spritzschutz, wie nennt man das? Dieses Regen. Normalerweise ist es ja ein Blech, ne? Und Andreas wollte es aber so haben, dass nicht so viel Licht weggenommen wird. Deswegen haben wir uns hier so ein Plexiglas, so ein gewölbtes aus dem Baumarkt geholt. Der hat ein beschissenes Plexiglas genommen. Genau, das haben wir noch extra aus dem Obi geholt. Damals noch mit meinem Renault 19 geholt. Da fuhr er noch mal. Da fuhr er noch, genau. Da hatte ich auch noch Geld dafür gehabt. Ja, und dann haben wir das noch zurechtgeschnitten und angebohrt. Also Andreas hat da wirklich viel gemacht. Ich habe natürlich auch geholfen. Ja, du musstest ja auch helfen. Also ich meine, es ihn am besten mit einem Seil sozusagen sichern soll. Also es wäre auf jeden Fall sicherer gewesen. Ne? Ich meine, auf diesen Klappstuhl, wo schon teilweise die Strähnen zerbrochen sind, ja, oder schon vom waren bloßen Blick, da stand er teilweise auch alleine nur drauf. Also Living on the Edge sozusagen. Ja, alle Achtung, das war schon nicht ohne. Das habe ich ja auch mal beobachtet und da habe sogar ich, der ich ja nicht sehr empathisch bin, Andreas gegenüber, habe ich sogar Herzklopfen gekriegt und dachte, Andreas, bitte fall nicht runter, während ich zugucke. Ja. Oder fall am besten überhaupt nicht runter. Ja, und wenn dann nur dann, wenn du nicht da bist. Ja, wenn ich nicht da bin, okay. Wenn ich es dann nicht unten sehen muss, okay. Ja. Am besten aber gar nicht runterfallen. Das ist nicht schön. Das will keiner sehen. Das will keiner haben. Also er hat sich das zumindest zu Herzen genommen und es ist ja Gott sei Dank auch nichts passiert. Ja, aber es war wirklich sehr leichtsinnig. Das war ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, das Leichtsinnigste mit so, was wir gemacht haben. Das stimmt. Also es sind ja auch nicht so wenige schon vom Balkon gefallen, ne? Oder es gab ja schon ein paar Geschichten. Ja, mein Cousin ist zum Beispiel vom Balkon gefallen. Wirklich. Ja? Ja. Lebt er noch? Nee. Nee. Er ist gestorben. Hat sich das Leben genommen? Nee. Absichtlich? Nee. Zufällig. Aber er hat zumindest nicht Wandlamellen, Lamellen angebracht. Also er hat auf der Hängematte auf dem Balkon geschlafen. Und ist dabei rausgefallen. Okay. Wahrscheinlich wollte er auf Toilette gehen, keiner weiß es. Ja, er lag jedenfalls. Er hat die Hängematte angebracht. Ich meine, Andreas hat ja auch eine Hängematte. Ja, aber die hing tiefer. Die hing tiefer, ja. Also Andreas wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Die Festigkeit der Brüstung habe ich ja diverse Male getestet, indem ich mich drüber gelehnt habe und mal nach unten geguckt und gedacht habe, jetzt muss mal was raus, was da nicht reingehört. Ach so. In den Magen zum Beispiel. Also du kanntest den Balkon. Ja, ich wusste, die startet um die... Nee, nicht seine. Ich meine jetzt den bei uns. Unseren. Ja. Wo Andreas sozusagen. Ja. Den von meinem Cousin kannte ich nicht. Ah ja. Ja, zum Glück wahrscheinlich. Wäre nicht schön gewesen. Aber Wir wollen ja auch die Stimmung jetzt hier nicht. Ja, nee. Das ist ja auch nur so. Aber da musste ich dann zum Beispiel dran denken. Ja, als er da so stand, dachte ich so, Mensch, das könnte so kurz vor einem glücklichen Ende sein. Ja. Oder auch nicht. Ja, das stimmt. Indem er wieder runterkommt. Das wäre hilfreich. Das war ab und zu mal Living on the Edge, ne? Da mir fällt auch gerade dieser Streit ein, den du mit Andreas hattest. An den ich mich gar nicht erinnern kann. Das muss ich jetzt hier mal festhalten. Da war ich auch noch ziemlich frisch in Jena gewesen. Jung und naiv. Jung und naiv. Und da waren wir zu viert mit Theresa unterwegs. Irgendwo beim Saalbahnhof. Das weiß ich auch noch. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Es war auf jeden Fall noch hell gewesen. Also. Von der Party zurück? Nee, das weiß nicht. Es war irgendwie nachmittags, abends gewesen. Echt? Warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir da lang gegangen. Und dann, ich weiß auch nicht mehr warum, es ging auf jeden Fall um den Putzplan. Da hattet ihr euch dann nach kurzer Zeit so in der Wolle gehabt. Es ist wie in jeder Ehe. Da wäre es aufpassend wie in jeder Ehe. Der Putzplan war bestimmt nur vorgeschoben. Und es waren andere Themen, die wichtig waren. Ja, das kann schon sein, ja. Vielleicht hatte man einfach, wenn man so lange zu zweit, ja, und dann war die Situation, dass ich Mario nicht kannte und einem so jemand aufgedrückt, den man nicht kennt. Das ist wie in einer Ehe, wenn das Baby dann kommt. Ja, wenn der Mario, das Baby gewählt, in Form von Mario da ist, muss man sich so aneinander reiben. Ja. Dann schreit man sich mal an. Ja. Erschreckt das Baby, ja, dann hört man wieder auf und dann fängt man wieder von vorne an. Ja. Kreis. Jetzt sozusagen, can the circle be unbroken? Ja, das stimmt. Manchmal nicht. Auf jeden Fall ging es friedlich aus. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns danach geknuscht haben, wie wir es immer so. Nee. Ich glaube, geknuscht habt ihr euch nicht, aber ihr habt es ertragen, weiterhin miteinander zu laufen. Und zu laufen. Aneinander, nebeneinander herzulaufen. Ja. Und in derselben Wohnung. Ohne 10 Meter Abstand. Ja, ich gebe durchaus zu, dass Andreas mich manchmal zu Weißglut gebracht hat. Aber es ist halt, man ist jung, man lebt mit jemandem zusammen. Und man braucht das Geld. Weiß ich, Andreas hat mir nie Geld gegeben, aber vielleicht. Nee, man ist jung, man ist das erste Mal in der Situation, wo man mit jemandem zusammenlebt, den man nicht so kennt. Das war ja auch deine erste WG-Erfahrung. Ja, meine erste Andreas-Erfahrung. Ja, das auch noch dazu. Nee. Intensive Andreas. Intensivere. Es gibt ja noch mehr, es gab ja in der Schule noch welche. Ja. So im Musikunterricht und so. Ja, man wusste immer, wenn sich jemand meldet und eine Frage stellt, die, sage ich mal, nett gesagt, nicht der Norm entspricht. Manche würden sie auch als dumm bezeichnen. Ich nicht. Ja. Dann ist es von Andreas gewesen. So kurz vor Schluss der Stunde geht ein Arm hoch und stellt eine Frage, die eigentlich eine Beantwortung über das Maß der Stunde hinaus erfordern würde. Meinst du, wir haben es gemacht? Ja, doch. Das ist ja nicht, das hat ja nichts mit dem Streit zu tun. Nee. So ein Streit muss immer mal, das muss man aufsprechen, man muss mal Dinge ansprechen. Ja. Da muss man mal kurz wütend werden und dann ist alles wieder gut. Nee, ist richtig. Ich hab mich ja auch mit Andreas mal gestritten. Also es war ja eigentlich auch nicht so unsere Art, beziehungsweise ist ja auch nicht meine Art. Ne? Ich meine, ja, das zu Weißglut richtig hat er mich auch noch nie gebracht. Das ist halt auch schwierig bei mir. Aber ich kann es natürlich nachhalten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du so ein Kaltblut bist. Muss erstmal warm werden. Also allgemein, morgens muss erstmal die Sonne eine halbe Stunde auf Mario scheinen, damit das Blut so langsam zirkuliert. Ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Oder den Mario. Das war auch mal so eine Sache, deswegen kam ich auch mal ein bisschen morgenmufflig rüber, gerade auch bei Andreas. Weißt du, wenn ich dann so fertig morgens aufstehe. Ja, die Sonne war noch stark und genug. Wie du schon sagst, erstmal warm werden muss und dann, weiß nicht, begrüßt mich Andreas so mit einem Grinsen. Na, Andreas ist halt schon morgens auf 270 Grad aufgeheizt. Ja, der war da vielleicht auch schon 2 Stunden wach, ich weiß nicht, aber. Oder länger. Und das ohne Kaffee. Es ist ja nicht nur dieses freundliche Grinsen, das freundliche Grinsen ist ja okay, ne? Aber es ist halt so in diesem Zusammenhang, mit Andreas. Und weiß nicht, vielleicht kamen da noch irgendwelche Fragen und so, auf die du da in dem Moment noch keinen Bock hattest. Ja, da war meine Laune natürlich auch nicht immer die so beste vielleicht. Die beste, genau. Ja. Und du hast ihn auch schon mal, habt ihr euch da wirklich so... Wir hatten uns mal, also... An den Haaren, wie ja, man so der Streit ging eigentlich nicht direkt von mir aus, das war irgendwie... Da hatten wir mal Leute bei uns eingeladen, so, weiß nicht, wahrscheinlich die typischen Leute, wie Marlene und... Marlene? Irgendein Typ noch, keine Ahnung. Und ihr Typ, keine Ahnung. Ich weiß nicht, da haben wir vielleicht... Der musste nicht... ...einen Filmabend gemacht oder so. Ist ja schon mal vorgekommen bei uns. Ah ja. Ja, auf diesem schönen kleinen Fernseher. Ja, dieses 17 Zoll Fernsehgerät oder wie groß der war. Ja. Und... Kannst du dem keinen mehr erzählen. Und ich weiß nur, Andreas ist irgendwie schon ein bisschen eher ins Bett oder so. Ja, wie immer. Der hat schon dann abgedunkelt, während ich für dann... Für die Intimität. Während ich mit den anderen beiden, glaube ich, noch im Flur erzählt habe. Da ja. brannte noch das Licht. Wir wollten uns halt verabschieden und dann kam man halt noch auf das ein oder andere Thema. Und weiß nicht, dann sind sie dann halt gegangen und dann kam nur Andreas dann noch irgendwie raus, noch ist dann halt nochmal ins Bad und irgendwie hat er dann nochmal was gesagt. So in der Hinsicht, ja, er wollte doch schlafen, wie kann man hier noch so lange so eine Lautstärke machen und quatschen und keine Ahnung. Der Schlaf ist heilig, Mario. Auch ja, Andreas. Ja, ich weiß, aber... Oder gerade dem Andreas. Das habe ich ja auch verstanden, aber halt so dieses abrupte ins Bett gehen und dann der Rest muss halt alles ruhig sein. Naja, je nachdem, das habe ich nicht ganz so verstanden und... Also eigentlich hätten wir ihm so Ohrpfropfen schenken müssen zum Schlafen, gibt's ja. Ja, vielleicht hätte es geholfen. Ich weiß gar nicht, er hatte doch auch schon mal welche. Stimmt, er hatte auch mal welche. Bei irgendwas. Na, er hatte bei lauteren Disco-Besuchen auch immer welche dabei. Ja, ja, das stimmt, der dann immer ausgeholt. Genau. Aber also reingemacht. Andreas konnte ja bei Partys auch schlafen. Ne? Ich weiß noch eine Party ja, damals in Stendal. Da war auch noch laut Musik an und so. Und dann waren schon Schlafplätze vorbereitet mit Schlafsäcken und so. Und ich glaube, er war auch einer der Ersten, die sich dann da hingelegt haben, so mitten im Saal. Ja, wir haben es jetzt auch am Wochenende wieder gesehen. Er war auch als Erstes weg. Am Wochenende, ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, jedenfalls hat er sich da halt auf der Party da hingelegt und dann mitten unterm Beat ist eingeschlafen. Ja, ja. Ob er jetzt richtig eingeschlafen ist, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall lag er so. Naja, das ist halt auch... Typisch Andreas, ne? Wenn die Müdigkeit kommt. Ja, da musst du dem nachgehen. Aber da frage ich mich, wenn. Also, er hat ja anscheinend keine Probleme, in den Schlaf zu kommen. Wie er sich dann da, gerade in der Situation, wo du noch Gäste hattest und die langsam so verabschiedet hast, wo ich jetzt mal an Theresa erinnern muss, die auch irgendwie stundenlang am Flur stand. Diesmal nicht losgeworden. Ja, und dann ging es immer weiter. Jedenfalls hätte ich ja gedacht, dass ihn das da gar nicht so stört, ja, aber anscheinend. Und das hat dich dann genervt. Er war da schon sehr, sehr grantig und das hat meine Laune natürlich auch gleich erstmal ein bisschen in den Keller gefahren und war dann nicht so schön. Also durch ein bisschen angeraunzt. Ein bisschen angeraunzt, genau, und irgendwie haben wir es dann so hingekriegt, dass wir doch noch in Ruhe schlafen konnten, aber... Mit blauen Auge jeweils. Nee, so ist es dann nicht ausgeartet, aber es war schon ein bisschen unschön. Aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, am nächsten Tag war schon nichts mehr zu spüren. Ja, das ist ja auch das Wichtige an der Freundschaft, dass man sich sozusagen im Streit Dinge sagt, die man nicht meint. Und am Ende kann man sich verzeihen oder man lässt es unten brodeln, bis es wieder rauskommt. Und kommt dann von hinten rum. Ja. Und weiß ich nicht, macht irgendwelche blöden Sachen. Na, Competition zum Beispiel, meinst du? Nee, weiß ich nicht. Competition ist ja mehr ein Ausdruck von, das würde ich jetzt nicht als Weiterführung vom Streit sehen. Nee, das ist ja mehr so. Ja, vielleicht die Überlegenheit, dann nochmal auf einer anderen Ebene versuchen auszuspielen, die man vielleicht innerlich fühlt. Weiß ich nicht. Das wäre eine Möglichkeit, aber auch... Aber ich fand es eher so als Spaß. Ich habe es als Spaß empfunden. Gesunde Freundschaft. Ich weiß auch gar nicht, ne? Wie wir auf so einen Blödsinn gekommen sind. Das war das erste Spiel. Also wir haben ja dann Videospiele, glaube ich, kompetiert. Das liegt an Andreas, warum wir Competition gemacht haben, möchte ich fast sagen. Wer hat angefangen? Aber welches war das erste? War es Crazy Machines? Haben wir das als erstes kompetitiert? Ich weiß es auch nicht. Oder ist das irgendwie entstanden aus dem... Aus dem runden Call of Duty, nee, Company of Heroes? Nee, das war, glaube ich, erst später. Das war später, ja. Also ich glaube, wir hatten entweder Crazy Machines oder Runaway 2. Ja, das haben wir auf jeden Fall gespielt. Dieses Adventure. Aber haben wir als erstes das Adventure? Also wir, die Competition war ja, wer schafft's als erstes? Ja. Aber ich glaube, das war erst Crazy Machines. Crazy Machines war es, glaube ich, genau. Das ist ja der legendäre. Hatten wir ja dann alle drei simultan quasi gespielt. Genau. Dann haben wir immer rüber gebrüllt, ich bin jetzt hier Level 19 und ja, Level Gott, 20. Also im Grunde ist das ziemlich behindert, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, ist es auch. Aber so, wenn man wenn unter 30 ist. Ja, da geht es ja auch noch. Da kann man dann ja noch den ganzen Morgen auch noch durchzocken. Da kann man bis 4 Uhr morgens auch schon mal. Ich meine, nee, ich glaube, Andreas hat schon mal irgendein Spiel auch bis um 6 oder um 7 gespielt. Weiß nicht, ob das Runaway war. Bis um 6 Uhr? Na, ich weiß noch, dass den einen Tag... Da war Monique, glaube ich, da und ich weiß nicht, hatte Andreas auch weibliche Unterstützung? Nee, ne? Nee, das wollte ich nicht. Da hat er nicht so lange gezockt. Zum Frühstück, also er hat einen Stuhl hingestellt, dass wir ihn noch zum Frühstück nicht wecken sollen. Weil er die ganze Nacht Crazy Machines gesuchtet hat. Ja. Wo dann die Frage aufkommt, wo wollen wir denn dann essen? Also haben wir, glaube ich, bei dir gegessen, oder? Irgendwo muss ich glaube, bei mir dann am Schreibtisch. Ja. Zu dritt ging das immer noch. Ja, zu viert wäre schwierig gewesen. Ja. Aber es ist halt blöd, wenn Andreas sozusagen das größte Zimmer hat, wo man dann essen hätte können. Ja. Aber gut, ist natürlich jedem sein gutes Recht, bis um nachtschreiende Zeiten Crazy Machines zu sitzen. Ja. Ich meine, es kam mir zum Glück nicht so oft vor. Aber wenn dann mal der Ehrgeiz gepackt hat, dann muss er natürlich dann auch alles geben. Ne? Aber die Frage ist, nachdem als einer von uns dreien ja irgendwann geschafft hatte, haben die anderen das noch durchgespielt? Also hast du Crazy Machines durchgespielt? Hat Andreas Crazy Machines durchgespielt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Also ich habe es, glaube ich, nicht durchgespielt. Ich war da schon ziemlich weit, aber... Ja, wir waren ja alle relativ weit. Ja. Einer hat es ja dann letztendlich geschafft. Und ich glaube, Runaway war ähnlich. Also ich glaube, da hattest du das durchgespielt, oder? Ich habe, glaube ich, beide als erstes. Ja. Ja. Aber ja, Runaway auf jeden Fall, das wusste ich da, weil ich da ewig an diesem einen Rätsel hing. Und bei Crazy Machines weiß ich, weil ich dann an demselben Tag wahrscheinlich fast noch das Endlevel erreicht hatte, wo Andreas halt den ganzen Morgen noch gesuchtet hatte. Okay. Weil, man muss ja auch, wie beim Lernen, ja, es bringt dir halt nichts, die ganze Nacht an einem Problem zu sitzen, das du nicht lösen kannst. Du musst auch mal schlafen und dann am nächsten Morgen kommen die Ideen vielleicht wieder frisch. Genau, wieder die ganzen Verschaltungen im Gehirn. Neu verknüpft. Ja. Muss erstmal auf Mario Betriebstemperatur. Aber ich weiß, wir hatten, ich glaube, mit Baphomets Fluch 1 auch noch so eine Aktion. Aber ich weiß nicht, ob du dabei warst. Nee, das habt ihr zu zweit gemacht. Ich glaube, vielleicht war das auch der Ursprung. Ja, weil. Nee, das war erst später. Achso. Ich hatte mir das nicht vom John mal ausgeliehen, weil ich den ersten Teil gerne mal spielen wollte. Ach, das mit der Ziege. Und daraufhin hat er sich dann irgendwie aus dem Internet noch das Remastered gezogen und hat dann auch angefangen. Und hat er dann, glaube ich, auch bis morgens irgendwie das Spiel durchgesuchtet. Ja. Ja, ich glaube, so war das, ja. Er hat das natürlich dann auch eher durchgehabt als ich, ne? Ja, aber in dem Fall hat es vielleicht doch mal funktioniert, sozusagen durchzusuchen. Da hat's aber... Da muss ich sagen, das war es mir dann nicht wert. Aber ich habe es ja dann auch noch durchgespielt, den ersten Teil. Einen zweiten Teil habe ich bisher noch nicht geschafft. Den hat er dann auch vorher wieder durchgespielt. Ja, dieses Mal. Naja, das immer hinterherhängen. Halt so, ne? Immer hinterherhängen, ja. Hast du irgendwann keinen Bock mehr? Ich muss dann halt auch mal die Nacht durchzocken, ne? Vielleicht. Mach das mal heute, Mario. Das ist mein Auftrag an dich. Nee. Heute die Nacht. Kannst du auch fragen, ob Annemarie dich immer mal so alle 5 Minuten so eine Ohrfeige hinten einfach mal wach hält? Das kriegst du hin. Mit Gewalt. Aber sie schläft wahrscheinlich auch vorher ein. Ich mal stark annehmen. Aber nicht. Naja, das war ja eh die goldene Zeit des Videospielens. Ne? Abgesehen davon, ich habe immer gezockt. Und dann haben wir zusammen gezockt. Und wir haben, also kristallisiert hat sich ja nur zwei Spiele. Also hier, was wir immer noch spielen, Left 4 Dead. Ja. Und Company of Heroes. Company of Heroes, Die legendäre Company of Heroes Runde, wo wir auf die bekloppte Idee gekommen ja. sind, dass wir am besten ohne Panzer spielen. Ja. Weil es hat ja schon im Ersten Weltkrieg so wunderbar funktioniert, keine Offensivwaffen zu benutzen. Ja. Ich weiß nicht, wie lang dieses Spiel war. Ich weiß nur, dass ich mich noch daran erinnern kann. Und zwar nur an diese Brücke, die immer wieder kaputt und wieder heile war und keiner rübergekommen ist. Ja, ich glaube, mindestens 6 Stunden ging Das das. kann durch. Haben wir das. Hat da Das nicht. Habe ich da nicht aufgehört, mich an die Regeln zu halten? Irgendwer hat bestimmt ja, aufgehört. ich glaube, das war dann einfach nur noch Es ging gar nicht. Du hattest da, erbärmlich. glaube ich, irgendwie. Oder ich hab dir zu zweit gegen mich gespielt, aber. Oder Es alleine, oder? kann sein, ich weiß auch nicht mehr genau. Jedenfalls war an der Brücke dann irgendwie so ein MG-Nest zweimal und da kamst du ja nicht rüber. Und dann konntest du mit deinem Ja. scheiß Engineers auch nichts mehr heile machen, weil die immer abgeknallt wurden. Und da hast du immer deine ganze Manpower verbraucht in den 5 Minuten, die du da hattest. Ja, das war schon legendär. Aber Ansonsten. auch so im Allgemeinen, ne, wenn Andreas sich dazu gesellt hat, ne, Da war immer besondere ob Aufmerksamkeit bei gefordert. dir oder ich hatte ja auch Resident Evil 4 gespielt. Da kam er dann auch Warte, meinst du hier mit, zugucken? ja, mit Zugucken, mit irgendwas Greifbaren aus der Küche. Ja, aus dem Kühlschrank, der ja nicht Aus verschlossen war. dem Kühlschrank. Unverschlossener Kühlschrank. Genau, ob es jetzt seine Tiefkühlfrüchte waren oder irgendwas anderes, weiß nicht. Und das hat er auch oft gemacht, sich dann hingesetzt und Zugeguckt. zugeguckt. Na, das ist richtig. Aber wenn er mitgespielt hat, dann ist immer erhöhte Aufmerksamkeit von unserer Seite erforderlich. Ja, Gerade bei ja. kooperativen Sachen. Ja, das stimmt. Man muss immer darauf achten, wo ist Andreas? Andreas, wo bist du? Andreas nimmt eine bestimmte Waffe, also muss man ja eine andere Waffe nehmen. Kann ich alle die Ja, gleiche Waffe nehmen. ja. Ja. Andreas sollte nicht die Shotgun nehmen. Das führt zu Schmerz. Ja, das stimmt. Deswegen hat er auch meist die Sniper genommen, Ja, ne? was führte zu vielen Headshots seinerseits. Ja. Ja, das ist schon Ja, gut, schön. bei Left 4 Dead war Friendly Fire immer mit dabei, ne? Ja, das ist richtig. Da war auch mit Shot, mit Sniper nicht viel zu holen. Oder weniger zu holen. Ja, aber besonders spaßig waren natürlich auch mal die LANs, die wir veranstaltet haben bei uns. LANs. Ja, das ist immer so eine goldene Feiern. LAN-Zeit. Das kannst du heute gar nicht mehr machen. Die Spiele haben Nee. ja teilweise gar keinen LAN-Modus mehr. Ja, das ist schon Du kannst halt schade. wirklich nur noch online. Online, online, online. Ich weiß gar nicht, warum die das abgeschafft haben. War witzig. Konntest du Lasagne essen? Lasagne, Lasagne. Mürkus-Lasagne. Wirklich Lasagne. Riesengroße Lasagne. Wo man denkt, Die der ist, 1000 er Gramm teilt die Lasagne. vielleicht, aber er hätte vielleicht auch noch eine zweite gegessen. Ja. Oder Hennings Käseflut. Man hätte ja auf dieses Ja. Kilo Diese Lasagne. Nudelgratin. Hast du nochmal Zwei Käse drin? Packungen Käse drauf oder so Mindestens. Reibekäse. Ja. Formkäse ist mittlerweile, heißt es jetzt richtig. Aber ja, so Ja. irgendwie ein Berg Käse. Und dann Käse. Am besten noch Käse drauf auf Käse den drauf. Käse. Das sind nicht die Ja. gesündesten Dinge, die man tun kann. Nee, das stimmt. Da muss ich sagen, da hat Andreas auch oft gesünder noch gelebt. Als wir. Nee, als jetzt Ach so. Henning oder Mirko zu Ja, lernen. gut, dann nimmst du dir aber auch Extreme raus jetzt. Ja. Ich meine, Andreas hat ja auch mal so seine vegane Phase gehabt. Ja, das kann man mal machen. Klar kann man das mal machen. Aber nicht mehr in der LAN. Nee, während Da der weiß ich LAN nur, dass ich ja sowieso immer. irgendwann so Europop-Scheiß aus den 90ern rausgeholt habe. Der hat mich echt Achso, abgefuckt. zwischendurch. So ein Scheiß, ey. Ja, ne, Andreas hatte ja alles auf der Festplatte, ne? Das stimmt, Andreas hat alles auf der Alles, was er Festplatte. holen konnte bei Na, saßen ja immer meistens alle bei Andreas im Zimmer. Und ich saß alleine in meinem Zimmer und Ja, du saßt ich auch. saß teilweise auch bei mir im Zimmer dann. Du saßt bei dir im Zimmer, ja. Hätte ich nicht Ja, gedacht. ja. Auch allein. Ja. Ja. Obwohl, ich glaube, einmal war ich auch im großen Zimmer. Ich weiß es nicht. Bei der letzten LAN oder so war ich dann auch mal. Ich weiß auch nicht, ob bei mir mal einer saß. Ich glaube ja nicht. Aber ich hatte ja auch keinen Tisch noch extra. Das Beschissenste war ja, als wir den ersten Tag der LAN gemacht haben, schon, die anderen hatten schon alles aufgebaut und ich musste noch für SPSS lernen. Ei. Oh, das war ekelhaft, weil ich am nächsten Tag dann noch diese Prüfung hatte. Und da habe ich irgendwann bis abends noch gelernt und konnte es mir natürlich dann nicht nehmen lassen, noch so zwei, drei Runden, weiß nicht, was er da gemacht hat, Quake oder so. Irgend so ein Scheiß, ja. Der arme Mario. Man muss auch mal leiden. Vor der LAN. Leiden ja. Für die LAN, vor der LAN. Ja. Während der LAN. Aber es hat sich dann schon gelohnt. Das ist noch spaßig. Mhm. Kann man leider nicht mehr so regelmäßig machen. Kriegst auch nicht mehr so viele Leute ran. Und der jetzt alle irgendwie. Ich muss mich um meine Kinder kümmern.